Hello, hello again. Hallo, hallo, wieder einmal. Let's look at verse 20. Schauen wir uns Vers 20 an. So where is the wise philosopher who understands? Wo ist also der weise Philosoph, der versteht? Where is the expert scholar who comprehends? Wo ist der erfahrene Gelehrte, der begreift? And where is the skilled debater of our time who would win a debate with God? Und wo ist der geschickte Debattierer unserer Zeit, der eine Debatte mit Gott gewinnen könnte? You know, these are very strong words. Das sind sehr starke Worte. Let me tell you something about the person who wrote this. Ich will dir etwas über die Person erzählen, die das geschrieben hat. The Apostle Paul, he wrote this letter. Der Apostel Paulus hat diesen Brief geschrieben. And the Apostle Paul was highly intelligent. Der Apostel Paulus war hochintelligent. And he was not only highly intelligent. Er war nicht nur hochintelligent. He was also highly educated. Er war auch sehr gebildet. Paul was so well educated. Paulus war so gut gebildet. He was trained under one of the best theologians of his time. Er wurde von einem der besten Theologen seiner Zeit unterrichtet. So Paul was a very clever and a very educated man. Paulus war also ein sehr kluger und sehr gebildeter Mann. You know, if somebody writes something like this who is not very educated, wenn jemand so etwas schreibt, der nicht sehr gebildet ist, we could say, ah yeah, he's saying that as an excuse because he is not very studied. Könnte man sagen, ah ja, er sagt das als Ausrede, weil er ungebildet ist. But you can't say that about Paul. Das kann man aber nicht über Paulus sagen. Because Paul was studied, he was educated. Denn Paulus war studiert, er war gebildet. He was trained. Er war geschult. He understood the law. Er verstand das Gesetz. If you remember when we were talking about this in Philippians. Erinnerst du dich, als wir im Philipperbrief darüber sprachen? In chapter 3. Kapitel 3. He even said according to the law he was perfect. Sagte er sogar, dass er nach dem Gesetz vollkommen sei. So a very intelligent and very educated man says. Ein sehr intelligenter und sehr gebildeter Mann sagt also. That God doesn't use the clever people. Dass Gott die klugen Menschen nicht gebraucht. It must have been so difficult for Paul to come to that place. Es muss für Paulus sehr schwer gewesen sein, zu dieser Erkenntnis zu kommen. You know, I think it's easier for a non-educated who is used by God to trust. Ich glaube, es ist einfacher für ungebildete Menschen, die von Gott gebraucht werden, zu vertrauen. Because they can trust in themselves. Denn sie können nicht auf sich selbst vertrauen. They can trust in their own education. Sie können nicht auf ihre eigene Bildung vertrauen. You know, it's like I found in my ministry. In meinem Dienst habe ich die Erfahrung gemacht. That for doctors and nurses. Dass es für Ärzte und Krankenschwestern. It is very hard to believe in miracles. Sehr schwer ist, an Wunder zu glauben. But in simple people it's much easier. Aber für einfache Menschen ist es viel einfacher. It must have been very hard for Paul to write this. Es muss für Paulus sehr schwer gewesen sein, dies zu schreiben. But he had such a powerful experience with Jesus. Aber er hatte eine so starke Erfahrung mit Jesus. That he realized that all my cleverness is not worth anything. Dass er erkannte, dass all seine Klugheit nichts wert ist. So Paul is saying, where are these philosophers? Paulus sagt also, wo sind diese Philosophen? But look what he says. Schau, was er sagt. Where is the skilled debater of our time? Wo ist der geschickte Debattierer unserer Zeit? Who could win a debate with God? Der eine Debatte mit Gott gewinnen könnte. Do you know, in those days there were a lot of people who were trusting their ability to debate. Damals gab es eine Menge Leute, die sich auf ihre Debattierfähigkeiten verließen. In fact, they were specifically trained to win arguments. Sie wurden sogar speziell dafür ausgebildet, Debatten zu gewinnen. But Paul is saying, Paulus aber sagt, how do you want to win a debate with God? Wie wollt ihr eine Debatte mit Gott gewinnen? You know, when I was in my late teenage years, in meinen späten Teenagerjahren, I loved to go out and preach the gospel on the street. Liebte ich es, auf die Straße zu gehen und das Evangelium zu predigen. Every single week I went on the street to preach the gospel. Jede Woche ging ich auf die Straße, um das Evangelium zu predigen. And so I was debating with a lot of people. Und so diskutierte ich mit vielen Leuten. In fact, I was debating about many things with a lot of people. Tatsächlich diskutierte ich mit vielen Menschen über viele Dinge. And we opened the church building. Wir öffneten das Gemeindegebäude. And in the building we had regular meetings. Und hielten dort regelmäßige Versammlungen ab. We invited people for coffee or tea and some biscuits and some cake. Zu denen wir die Leute zu Kaffee, Tee mit Keksen und Kuchen einluden. And we put up chairs. Wir stellten Stühle auf. And we sat with those people drinking coffee and tea and discussing the gospel. Und saßen mit den Leuten zusammen, tranken Kaffee und Tee und diskutierten über das Evangelium. And I think I was maybe 18 years old or maybe 19. Ich glaube, ich war vielleicht 18 oder 19 Jahre alt. And I loved that. Ich liebte das. I studied so much. Ich hatte so viel studiert, that I could win almost any debate with anybody. Dass ich fast jede Diskussion mit jedem gewinnen konnte. And I remember one time we had this very clever university student. Ich erinnere mich, dass wir einmal einen sehr klugen Studenten hatten. And he did not believe in God. Der nicht an Gott glaubte. He was an atheist. Er war ein Atheist. And at the end of a few hours of debate, am Ende der mehrstündigen Debatte, I won the debate. Gewann ich die Debatte. You know what God said to me? Weißt du, was Gott zu mir sagte? He said, Reinhard, you have won the debate, but you've lost the guy. Er sagte, Reinhard, du hast die Debatte gewonnen, aber den Mann hast du verloren. You know, that cut me through my heart. Das hat mich mitten ins Herz getroffen. And I realized, a clever debate is not what the gospel needs. Und mir wurde klar, dass eine kluge Debatte nicht das ist, was das Evangelium braucht. You can't win a debate with God. Eine Debatte mit Gott kann man nicht gewinnen. And God has decided that the gospel is simple and yet powerful. Und Gott hat entschieden, dass das Evangelium einfach und doch mächtig ist. So I've learned my lesson. Ich habe also meine Lektion gelernt. So I still love to study. Ich studiere immer noch gerne. But I don't want to win any debates anymore. Aber ich will keine Debatten mehr gewinnen. Especially not with God. Schon gar nicht mit Gott. So do you know, once I understood this, this caused an attitude in me. Als ich das begriffen habe, entstand in mir die Einstellung, that when God speaks, he doesn't speak so that he can debate. Dass Gott, wenn er spricht, nicht spricht, um zu debattieren. When God speaks, he speaks so that we can obey. Wenn Gott spricht, spricht er, damit wir gehorchen können. So the moment God speaks, in dem Moment, in dem Gott spricht, I say, yes, Lord. Sage ich also, ja, Herr. I'm here ready to obey. Ich bin hier und bereit zu gehorchen. And that's the attitude we all need to have. Und das ist die Haltung, die wir alle haben sollten. Because that's an attitude of humility and the humble will enter the kingdom of God. Denn das ist eine Haltung der Demut und die Demütigen werden in das Reich Gottes eingehen. Next time, tomorrow morning, we will finish. Nächstes Mal, morgen früh, werden wir damit fertig. See you guys. Bis dann, Leute.